iPhone statt iPad war auch nett. 1, 2, 1, 2, 3. Und 4. Links, rechts, links, Mitte, rechts. Und schüttel dich. 1, 2, 1, 2, 3. Und 4. Links, rechts, links, ach komm, Mitte, und schüttel rechts. Dich, schüttel dich. Als Prinz Leopold von Bayern mit Arnulf am Klettplatz stand, da kam Josef Maria, doch Maximilian nahm die letzte Bahn. König Gustav von Schweden hatte mal einen Sexskandal und trug zudem weiße Socken an seinem Fuß in der Sandal. Ey! Wir sind zu dritt und wir sind bereit.